Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg gab der russische Verlag Puskovaja Polygraphia das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Die Kriegsveteranen sind die wertvollen revolutionären Vorkämpfer, die den unbeugsamen Geist zum Schutz des Vaterlandes schürfen, in Broschüre heraus. In dem Verlag gab es eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.